schmeckt's. Nein! Ich habe noch nie so ein hartes Nasenspray gehabt. Niemals! Das dient ja einem höheren Ziel. Boah. Hat auch der Mitbewohner was von, weil es gut riecht, ne? So, Fun Loverin Family Vineyards. Blackberry. Oh. Was ist ja zum Abend? Vorhin hatten wir Holberry. Jetzt haben wir Blackberry. Also du. Holberry ist der Bruder von Holbein, oder? Nicht weiß. Zum Wohl, mein Schatz. Zum Wohl. Ich freue mich, dass du noch auf bist. Ja, ich bin auch überrascht. Hm. Kalt. Irgendjemand hat den Rotwein in den Kühlschrank gestellt. Ja, aber vorher stand er in der Sonne. Das war auch nicht so dolle. Wärmt ja im Glas. Ja, kann es ein bisschen lieb halten und dann wird das schon. Hm. So Nasenspray Intus, ist das mit so einem guten Bonbon? Ich habe mir gerade was von den frischen Medikamenten eingeworfen. Wir waren nämlich heute in der Apotheke und haben nochmal Medikamente gekauft. Und ab jetzt wird alles besser. Ja, jetzt hast du ja auch die Medikamente selber ausgesucht. Ja. Jetzt funktioniert das natürlich auch. Mit Sicherheit. Erzähl mir von den letzten Tagen. Oh, wo soll ich anfangen? In vor zwei Tagen, oder? Das war nicht der Berg, sondern da war noch was davor. Hout Bay. Hout Bay. Nachdem wir ja nachdem wir jetzt wieder zu Hause sind, nach einem Feeling, wie es zu Hause ist, denn auch zu Hause können wir ja im Rewe einkaufen nach 8. Mhm. Kleiner Insider. Sind wir jetzt wohl genährt? Mehr als das. Haben was zu trinken und berichten mal wieder von den letzten zwei Tagen. Das fing an, dass wir einen Tagesausflug nach Hout Bay gemacht haben. Genau. Ich kürze mal dieses Intro ab, wenn du mich so anguckst. Es ist in Ordnung. Der Reiseführer hat versprochen, dass wir ein reizvolles Fischer- und Touristenörtchen mit Markt und hast du nicht gesehen. Mhm. Deshalb haben wir uns auf eine langwierige MyCity-Busreise begeben und sind nach Hout Bay gefahren. Ich wollte am Fischmarkt aussteigen. Die Haltestelle klang gut. Der Name war gut, der Haltestelle. Mhm. Du hast dann gemeint, na, es ist vielleicht nichts für mich, weil im Reiseführer hast du schon gelesen, dass es da sehr nach Fisch riecht. Ja. Da hat der Reiseführer nicht gelogen. Also auch im Bus hat es... Ja, ja, und als ich die Haltestelle sah, da dachte ich, nein, ich möchte da bitte nicht aussteigen müssen. Beschreib doch mal die Fahrt dahin. Also die war ja sehr schön. Also die Fahrt dahin war eigentlich sehr schön, weil wir von Kapstadt aus, also wir sind... Haltestelle, dorthin liegt eigentlich bei uns um die Ecke. Man muss nur so ein bisschen zart bergauf gehen und kommt dann direkt auf die Route Richtung Hout Bay. Und das ist sehr, sehr unproblematisch. Man steigt einfach in den Bus und fährt durch Kapstadt und dann sehr schön wieder an der Camps Bay entlang, an den ganzen Stränden, hat ein Wahnsinnspanorama mit Berg und Meer und allem, was man so haben möchte. Mhm. Busfahrt soweit sehr schön. Was uns aufgefallen ist auf dieser Busfahrt, dass wahnsinnig viele Schüler zustiegen, die sehr zweifelsfrei zu erkennen sind in ihren Schuluniformen. Und dann bogen wir von dieser malerischen... Darf ich kurz einhaken, immer da, wo ich noch was erzählen habe? Mhm. Meine Schuluniform kennt man so. Hat man schon mal gesehen. In Filmen über England? Genau. Erstaunlich ist, dass das wirklich komplette Uniformen sind. Heißt, selbe Hose oder derselbe Rock kommt auf die Schule an, wie wir heute gesehen haben. Also heute haben wir, also wir hatten ja damals auf der Fahrt nach Hautberg die Grünen gesehen. Mhm. Und heute die Blauen in der Stadtschule. Je nachdem, Hose oder Rock. Wobei das, glaube ich, auch den Schülern vorbehalten bleibt. Weil wir haben auch welche von den Grünen gesehen, wo die Mädchen auch Hosen trugen. Die Grünen hatten eine Hose, okay, da auch Rock. Okay. Aber bei der Blauen, bei der Stadt, hatten sie alle dasselbe. Ja, also das stimmt. Selbe Strumpfhose, selbe Jackett. Haare, wenn lang, dann zum Zopf. Ganz klar. Mhm. Was mich schon so ein bisschen, also ich nicht so kann sagen, dieselben Schuhe. Ja. Wirklich alle dieselben Schuhe. Und derselbe Rucksack. Mhm. Also komplett durchgestylt. Ja. Ja. Und was interessant war bei den Hauptschülern, denen war offensichtlich kalt, weshalb mehrere dieser Schüler Fließdecken mit sich führten, die dann also draußen und auch im Bus dann komplett nochmal um sich rumwickelten. Ja, was aber auch nochmal so ein individuelles Identifikationsmerkmal ist. Also mit der Fließdecke dürfen sie sich. Nein, das war interessant. Eine Schülerin hatte eine rote Fließdecke und die anderen fielen nicht auf, weil die hatte grüne Fließdecke. Oh. Also es gibt wohl offensichtlich auch grüne Schulfließdecken. Mhm. Und die fielen uns nicht auf, weil die zu den Fließjacken passten, die ja hatten. Dann kannst du mir jetzt nicht das Wort geben, wo ich Schokolade im Mund habe. Doch. Ich habe Husten im Mund. Was ist jetzt besser? Wir kamen also aus der Stadt raus. Schön über Camps Bay. Mit der schönen Camps Bay International School. Also, das wo viele reiche Küstenstädtchen. Wo viele Töchterchen und Söhnchen von augenscheinlich reichen Eltern zugestiegen sind. Und von dann immer mehr aus der Stadt raus. Es wurde ländlicher. Weniger Häuser. Bis wir irgendwann in die Vororte von Hautberg kamen. Ja, und es war schon so ein bisschen so ein Kulturschock. Also es waren jetzt nicht direkt Wellblechhütten, aber es waren sehr offensichtlich sehr einfach gemauerte Häuschen mit zumindest Wellblechdächern, winzigen, einfach verglasten Fenstern und offensichtlich nicht alle an Strom- und Wassernetz angeschlossen, weil ich habe zum Beispiel eine Frau beobachtet, die mit einem offensichtlich heißen Wasserkocher, wo sie gerade Wasser gekocht hatte, über den Hof lief, um irgendwo anders dann das heiße Wasser abzuliefern. Ja. So, viele Kinder, viele Hunde. Und war ganz interessant, dass da dann auch einige von Schülern dieser Schule in dem Viertel ausstiegen, wo offensichtlich die Leute bettelarm sind. Ja. Ja, so am Rand, also außerhalb von diesem wirklichen, von diesem Kerngebiet der Wellblechhütten anmutenden Siedlung, ja schon aus architektonisch reizvolle Häuser standen am Hang. Ja, also es war quasi nur ein Steinwurf entfernt, dass einfach die Häuser der gut Betuchten da standen. Und dann war dann für uns relativ plötzlich, also wirklich nur so sehr eine sehr geringe Entfernung, diese Siedlung der offensichtlich nicht so gut gestellten Menschen. Also die krasseste Siedlung, da haben wir erst gesehen, als wir wieder von Hautberg weggefahren sind, ich jedenfalls, also wo du wirklich diese Sicht drauf hattest. Aber Fischmarkt und so und die Highschool dort in Hout Bay war ja auch nochmal also ein krasser war einfach ein krasser Kontrast zu dem, was vorher in dem Bus passierte und zu dem, wo wir vorher auch herkamen, also die Buslinie. Definitiv. So. Und also Hout Bay selbst hat wohl eine große Düne und ein darauf siedelndes Strandcafé, das heißt The Dune. Das habe ich von weitem gesehen aus dem Bus. Ich war jetzt nicht verlockt, dorthin zu gehen, weil der ganze Ort war quasi wie ausgestorben. Und ja, in meinen Augen so konzipiert, dass halt alles auf die paar Monate Saison ausgelegt ist. Und dann ist da bestimmt auch ein malerischer Fischerort und Fischmarkt und was weiß ich nicht was. Als wir jetzt kamen in der absoluten Nebensaison, war dort nichts. Kann ich so nicht ganz unterstreichen, aber nahezu nichts. Also es gab so Relikte von einem belebten Touristenort, heißt vereinzelte Straßenhändler, die auf uns zugestürmt sind. Die Ärmsten. Beziehungsweise 2-2-2-O und uns Giraffenschlüsselanhänger antreten. Andrehen wollten. Also Antreten wir haben die nicht wollten. gekauft. Und vereinzelte, ja, Gaststättenbetriebe, die, naja, so im Leerlauf liefen halt, ne? Also es war nicht einladend, da reinzugehen, aber die waren auch nicht zu, sondern es war so Nee. eine Leerlaufproposition. Es war halt kein Gast da. Ja. Deshalb wollen wir kurz wieder so einen Rauchtrick machen. Wenn du möchtest. Was ich dann ziemlich krass fand, war, als wir dann, also wir haben uns dann entschieden, kurz das Meer zu beobachten. Weil das Meer da ist wirklich sehr schön. Ja. Aufnahmesituation ein bisschen verbessern. Also das Meer da ist wirklich schön. Die Wellen kommen da sehr schön in die Bucht. Da kann man kurz gucken und dann haben wir uns entschieden, da schnell wieder wegzufahren. Also den nächsten Bus zu nehmen und aus dieser sehr wirklichen Gegend wieder abzuhauen. Ja, also vielleicht ist es ganz freundlicher, wenn die Sonne scheint und wenn einfach Sommer ist und so ein bisschen Leben am Strand und dann machen auch die armen Frauen mit ihrem handgeklöppelten Perlenschmuck irgendwie Umsatz und also auf mich hat das Ganze relativ verzweifelt gewirkt. Total. Ja, Also. also weil ich weiß auch, dass viele Menschen hier davon leben. Sie einfach ne, TINF anfertigen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, weil der ein oder andere, der mag das ja irgendwie, einen Papageien aus Perlenfäden zu haben oder einen Giraffenschlüsselanhänger. Das hat alles seine Berechtigung. Fakt ist, dass viele Menschen sich hier mit solchen Sachen für die Touristen ihr Geld verdienen. Ob sie jetzt Straußeneier bemalen oder einritzen oder diese berühmten Perlenarbeiten machen oder Schnitzarbeiten, wie auch immer. Viele Leute verdienen hier ihr täglich Brot damit. Ja. Das muss man jetzt ganz zweifelsfrei mal sagen. Und es tut einem dann schon leid, wenn man die Leute sieht, die dann quasi verzweifelt sind, im Winter noch ihr Quartier an einem menschenleeren Strand zu beziehen. Ich meine, was muss da dahinter stecken? Das ist richtig, ja. Also, abgesehen von diesem krass, ja, krass beklemmenden Gefühl, bin ich froh, dass wir hier in den Wintermonaten sind und das auch gesehen haben. Weil, das mag jetzt vielleicht ein bisschen krass klingen, ja, aber diese Atmosphäre da war einzigartig. Also sowas habe ich, also so von so einem, ja, fast eine Geisterstadt, ja, wo du weißt, da ist im Sommer High Life. Ja. Was, und so die Schicht da drunter, die wir gesehen haben, das war ein Einblick oder ein Gefühl, was jetzt nicht schön war. Nee. Aber wo ich, wenn ich Romanautor wäre, definitiv mal Romane spielen lassen würde. Mhm. Also sowas, so ein Gefühl, da durchzulaufen, das zu sehen und einfach diese, ja, wie so eine, nach einem Theaterstück, so eine, ja, verdreckte, abgespielte Bühne. Ja. War einzigartig. Oh. Ja, wie gesagt, klingt auf die ganzen Persönlichkeiten und Menschenschicksale, die hinterstehen, echt krass. Aber als Eindruck, das hat da schon was gemacht in mir. So. Mhm. Ja, also was man so halt nicht sieht, wenn man zur Saison hier ist oder zu den üblichen Touristenorten, die man so verehrt, die wirken jetzt für mich im anderen Licht und ich kann die nicht mehr so sehen, wie sie mal auf mich gewirkt haben, ja. So, die ich auch in Mallorca oder Teneriffa oder wo auch immer schrecklich fand, diese Touristen mal heilen. Ich glaube, die sind im Winter ähnlich beklemmt. Wenn du das, also mit dieser Erfahrung jetzt sehe ich die nochmal anders. Ah. Weißt du, nochmal als Bühne, die irgendwann halt abgeranzt ist. So. Ja, ist so. Das fand ich dann echt spannend. Ja. Nach diesem etwas missglückten Ausflug haben wir uns in den Bus gesetzt und sind dann zurückgefahren, die Küstenstraße entlang, und nach den Kliften, Stränden sind wir ausgestiegen und haben einen sehr langen Spaziergang entlang der Strandlinie gemacht. Ja. Ich kann mal an ein Bild erinnern von der Rückfahrt, was wirklich ein krasses Bild war. Sind wir dann nochmal zurück an diesem, also vor diesem Touristenort, direkt davor, fußläufig erreichbar. Ja. War ja diese Wellblechstadt, wo Ansiedlung war von Leuten, die da vielleicht arbeiten, putzen, keine Ahnung, also die Armen. Und krass war, dass ein Straßenschild davor stand, direkt aus Perspektive des Bus, die wir hatten, mit der Aufschrift Waste Drop-Off. Ja, und direkt dahinter die Hütten. Direkt dahinter in der Flucht. Die Hütten, das ist einfach so, das geht nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Halt. Ja. Dann waren wir wieder zurück in der Zivilisation. Ja. Wo man. Mussten erstmal so ein bisschen verdauen, haben uns entschlossen, wir steigen da aus und laufen einfach mal ein paar Kilometer. Das war wirklich sehr schön. Wir sind dann auch wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und der Strand ist ja auch im Winter voller Leben. Wir haben da Unmengen, also ganze Berge an angespülten Tang gesehen. Und ganze Berge an angespülten Muscheln, die offensichtlich der Vogelwelt dort als Nahrung dienen, weil es gibt ganz unheimlich viele Vögel zu beobachten. Und es ist aber auch so ein Mikrokosmos, dieser Strand. Ich weiß nicht, ob die den Strand im Sommer irgendwie säubern und den ganzen Tang und die Muscheln wegräumen, damit die Leute dann irgendwie so diesen klassischen Sandstrand haben. Aber jetzt im Winter fand ich es ganz spannend, da wirklich teilweise durchzuklettern. Ja, absolut. Ist halt aber echt eine Frage, ne, ob die, also mit den Muscheln glaube ich nicht. Also es gibt Stände bestimmt, also wie diesen großen Strand in der Mitte, der halt Sandstrand ist, aber diese. Ich meine, das waren ja wirklich unzählige Tonnen von Muscheln. Der ganze Strand bestand aus alten Muschelschalen. Ja, und das Faszinierende war, dass die auch stellenweise fast alle noch am Stück waren. Ja. Na, es gab zwischendurch Partien, wo die dann plattgetreten waren oder eine Auflösung begriffen. Man konnte diesen Prozess so nachvollziehen, wie quasi die Muscheln dann zu Sandstrand werden. Und es gab auch ganz viele, viele offene. Auch auf der Strandpromenade hat man viele zerschellte Muschelschalen gesehen, weil die mögen offensichtlich sich die geschlossenen Muscheln holen, die angespült werden, dann aufpicken und auf den Beton fallen lassen, um die Muschelschalen zu knacken. Blöd sind die nicht. Nee, sind sie nicht. Ja, und auch an der Küstenlinie direkt, also wenn man so in das angespülte Wasser guckt, sieht man unheimlich viel Leben. Ne? Muscheln, lebende Schnecken. Der Kelp. Ja. Ist ja unheimlich interessant, ja. So zu sehen gerade jetzt, sind ja auch massig Berge. Also es ist ja unvorstellbar, wie viele Lasterladungen du da abräumen müsstest, wenn du den wegtragen wolltest. Ja. Glaubst du wirklich, die räumen den weg? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich habe keine Ahnung, aber es ist wirklich mal interessant. Weil, also diesen Strandabschnitt, den wir gesehen haben, das war jetzt einige Kilometer, touristisch nutzbar zu machen, ne? Ja. Im Sinne von irgendwie, ne? Strandgraben und Handtüchern und Sonnenschirmchen und so. Also müssten da Strandkörbe glaube ich jetzt weniger, aber. Wer weiß das? Ja. Aber da müssten wirklich Containerladungen bewegt werden, um das zu bewerkstelligen. Ja. Was man hier in der Stadt, also in Cape Town, unheimlich gut verdrängen kann, ist unheimlich einfach gemacht wird, sind diese Rabenviertel, von denen wir auch gerade gesprochen haben. Mhm. Jetzt nicht nur Camps Bay und krasse Architektur und Oberschicht und so, sondern auch in der Stadt fällt das überhaupt nicht auf. Oder man denkt nicht dran. Man denkt nicht dran, sagen wir es mal so. Also es gibt ja auch in Kapstadt ganz ausgedehnte Townships. Also wo viele Millionen Menschen leben. Also nicht 500.000, nicht 1 Million, sondern ganz sicherlich mehr als 1,5 Millionen. Das ist eine Menschenzahl, die deutsche Großstädte erstmal erreichen müssen. Ja. Ja, also die wenigsten tun das. Ja, auch sogenannte Metropolen wie die am Main knacken die 1 Million nicht. Und hier leben die in der Stadt in Slums. Nicht registriert, ja. Nicht registriert. Ja. Also die genaue Einwohnerzahl der Menschen, die in den Slums lebt, ist ja überhaupt nicht registriert. Ja. Von daher ist das eine Mutmaßung, eine Schätzung. Ja. Ja, aber das, ich denke, worauf du hinaus wolltest, ist, dass dies in dem normalen städtischen Alltagsleben ist das natürlich nicht präsent. Nee. Wenn ich worauf hinaus will, ist das, dass man es natürlich sieht, gerade wenn man vom Flughafen kommt und zum Flughafen fährt, das finde ich auch gut so, das darf da auch niemals weg, also sollte der letzte Slum sein, der überhaupt war, erreicht, weil das sichtbar zu machen, finde ich wichtig. Ich finde es auch gut, dass der Bus nach Hout Bay da die Strecke nimmt und keine Busausweichstrecke gibt, ja, so. Ich muss sagen, ich krieg das nicht gepasst hier in der Stadt. Also wenn wir uns hier bewegen, wir haben jetzt zwei Wochen hier bewegt, dann Ist das jedes Mal wieder so ein, ach ja, das gibt's auch noch. Und ja, das ist auch viel und ja, das ist auch Realität. Ja gut, so ganz so würde ich es nicht sehen, weil du siehst auch im Stadtbild viele Menschen, die offensichtlich im Freien übernachten. Mhm. Also ganz offensichtlich. Ja, die hier Bettzeug dabei haben oder ne, ihr eigenes kleines Zelt bauen aus Plastikplan oder wie auch immer. Das gibt es sehr viel. Ja, ja. Also die Sache ist die, dass die zum Beispiel in den Innenstadtparks, zum Beispiel heute Morgen haben wir das gesehen, da sind wir nochmal durch Company's Garden gelaufen. Und da läuft dann die CCID rum und weckt die Penner, mhm, damit die von den Rasenflächen aufstehen. Mhm. Ja, also die dürfen ja wohl nachts schlafen, aber dann tagsüber sollen die aus dem Stadtbild verschwinden. Also zumindest sollen sie nicht rumliegen. Bauarbeiter dürfen rumliegen, Obdachlose nicht. Ja, ich finde, das verschwimmt halt sehr, sehr. Wenn du nicht explizit drauf achtest, wenn du einfach durchgehst und... Ja, das klingt jetzt wieder zu blauäugig, aber dein Ding machst, ja, es ist... gerade mit den Bauarbeitern, wo du erwähnt hast, verschwimmt alles ein bisschen. Natürlich siehst du die Armen der Ärmsten auf der Wiese liegen. Mhm. Ist aber immer noch ein anderes Ding als die Millionen in Townships oder die halt wirklich, weißt ja, du, definitiv. Gar nicht mehr in die Stadt kommen. Mhm. Und das sind so zwei Welten, die ich gerade hier in der Großstadt nicht gepasst krieg. So. Ja. Ja, da stimme ich zu. Das ist für das europäische Hirn eigentlich nicht fass- und verarbeitbar. Ja. Also hört man ja auch immer wieder von denen, die hier wohnen, dass einzigste Umgang damit ist, das zu akzeptieren, dass es so ist. Ja, dieses Lakonische ist halt so. Ja. Trifft halt schon insofern zu, als dass man sehr, einfach sehr schnell begreifen muss, dass man nicht helfen kann. Mhm. Ja, zumindest nicht effektiv, weil klar kann man jeder Person, die einem begegnet, irgendwie 10 Rand geben oder 20 Rand oder... Ja, kann irgendwie günstige Decken kaufen und die ja verteilen oder wie auch immer. Aber die Kraft eines Einzelnen wird überhaupt nichts bewirken. Nee. Und die Kraft von 100 Menschen auch nichts. Mhm. Und die Kraft von 1000 Menschen wird auch nichts bewegen. Ja. Kommen wir ja vielleicht nachher nochmal zu, wenn wir über die Unterschiede reden oder das, was uns aufgefallen ist, dass einfach anders ist. Und dann vielleicht so, ob diese Unterschiede vielleicht gewollt und gesteuert sind oder warum auch immer. Aber lass erstmal bei unseren Ausflügen gerade bleiben. Ja. Gut, im Prinzip ist von dem Tag nicht weiter viel zu berichten. Wir haben unseren Strandspaziergang gemacht, sind abends noch was essen gegangen und gut ist. Möchtest du noch was da hinzufügen? Und wir waren wo essen? Im Paradiso. Hm. Nö. Ich möchte, glaube ich, so ein Bonbon mal nebenher lutschen. Ja, mach das mal. Aber wir haben einen hervorragenden Wein getrunken im Paradiso. Ich brauche ja für den Podcast einen frischen Atem. Dringend. Und 2012 war Mir Last Chardonnay. Mhm. War sehr lecker. Sehr lecker. Aber Paradiso war gestern. Oh, habe ich das vertauscht? Mhm. Hm. Stimmt. Vorgestern waren wir an der Waterkant. Im Ferryman's, genau. Mhm. Da war es auch schön. Punkt. Warum hast du immer was im Mund, wenn du was sagen willst? Ich will gerade gar nichts sagen. Ja, okay. Auf alle Fälle waren wir vorgestern in Ferryman's an der Waterfront. Eigentlich wollten wir in diese Miller's Brewery. Da gab es aber keinen Platz und stetig wollten wir nicht. Da sind wir gerade ein Haus nebenan in die Ferryman's Tavern und haben da gediegen gegessen. Das war sehr nett. Mhm. ein Wein und ein Bierchen getrunken. Ja, haben ein südafrikanisches Bierchen getrunken. Oder ich vielmehr. Mhm. Und ja, amerikanisch angehaucht gegessen, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ja, in dem Laden gibt es irgendwie so Steak und Burger und sowas. Und so, ja. So ein bisschen wie bei uns in der Sportsbar, würde ich sagen. Ja. Fand ich ganz schön, Waterkant dann nochmal am Abend zu sehen, weil, wie schon Blog geschrieben, taucht die sich abends nochmal ein ganz anderes Licht und Atmosphäre. Definitiv. Also es war es wert, nochmal hinzufahren, weil wenn es dunkel ist und da die Lichter leuchten, das ist eine super Atmosphäre. Ja, definitiv. Ja. Gut, dann waren wir gestern auf der Berge. Auf der Berge. Endlich war das Wetter dann auch so weit, dass wir sagten, yay, morgens aufwachen, Sonnenschein. Nutzen wir den Tag doch direkt mal, um den obligatorischen Tafelbergbesuch zu machen. Ich muss ja gleich mal vorweg schicken, ich bin total enttäuscht. Von hier unten sieht das aus wie Tanzparkett. Ja, der Tafelberg ist aber entgegen der Namensgebung keine platte Tafel, sondern da sind durchaus Bodenunebenheiten zu verzeichnen. Sogar Steine gibt es, ganze Felsen. Ja. Mhm. Ja. Und Pflanzen, die im Weg stehen. Richtig. Und Tiere. Ja, also kein Tanzparkett. Nein. Ja. Was merkbar ist, das steht auch überall an der Seilbahn deutlich angeschrieben, ist, dass es dort oben merklich kühler ist. Aber wir fangen mal von vorne an. Erzähl mich mir immer. Naja, weil wir ja immer noch ohne Auto unterwegs sind. Noch. Haben wir uns beschlossen, den heißgeliebten MyCity-Bus so weit wie möglich in unsere Tourplan zu involvieren und sind von unserer Wohnung aus ein bisschen den Berg hoch in den MyCity-Bus eingestiegen und sind dann nach einer ganz kurzen Schleife, weil wir die Haltestelle verpasst haben, aber der Bus fährt im Kreis, ist also nicht so schlimm, sind wir dann an der Haltestelle Klofneck ausgestiegen, um von dort aus Richtung Talstation der Bergbahn zu laufen. Was circa so ein Kilometer ist. Ja, also im Reiseführer steht 1,5 Kilometer. Also irgendwie sowas in der Größenordnung, also absolut machbar. Was zu erwähnen ist, dass es jetzt keinen dezidierten Fußweg dorthin gibt. Man kann entlang der Straße laufen, da gibt es manchmal, ne, so eine Art Seitenstreifen, manchmal auch nicht. Es gibt ausgewiesene Mountainbike-Strecken, die haben wir dann teilweise genutzt, oder zumindest den Einstieg dorthin. Es gibt wohl auch noch andere Fußrouten, die dann besser beschildert sind. Die sind allerdings jetzt so ohne weiteres von der Bushaltestelle Klofneck nicht ersichtlich. Ich weiß nicht, ob die besser beschildert sind. Ich kann mir kaum vorstellen. Also es gibt querfeld ein immer mal sowas, was wie ein Weg anmutet. Mhm. Den kann man mal auf gut Glück nehmen. Mhm. Also es gibt zumindest laut Reiseführer mindestens 4 dezidierte Fußrouten, die von, also jetzt für jetzt nicht Sportler, vielleicht alle jetzt nicht so empfehlenswert sind. Naja, ich glaube, durchaus machbar. Mhm. Du musst sehen, wir sind angeschlagen beide. Mhm. Also du am Ausklingen, ich am Mitklingen. Irgendwie Knie vertreten und dann ist das sehr anstrengend. Geht aber trotzdem, ohne dass man in totaler Erschöpfung oben irgendwo ankommt. Ja, also es ist natürlich nichts, was ein Cola und ein Muffin wiederherstellen kann. Ja, also ich halte mal fest, wenn man das will, dann kann man das machen. Ja, wenn man ein bisschen fitter ist als wir beide, macht es mehr Spaß. Ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Es ist natürlich... Entschuldige. Ich habe den Faden verloren. Ich... Keine Ahnung. Okay. Auf alle Fälle waren wir dann irgendwann an der Talstation von der Bergbahn. Uns erstmal ein bisschen gestärkt mit Limonade. Okay. Und haben uns dann ein Ticket gekauft, was sehr unkompliziert ist. Sehr schön ist auch hier in Afrika die Schlangenführung. Also selbst wenn jetzt Nebensaison ist und nichts los ist, dann kann man nicht einfach so an eine der 3 bis 4 Schalter treten, sondern man muss dann durch so einen halben Irrgarten an Warteschlangenführung gehen, ist dann schwindelig, bis man an der Kasse anlangt. Ja. Da darf man aber auch nicht direkt an die nächst freie Kasse gehen, sondern muss dann warten, bis eine Stimme sagt, next customer. Row 3, please. Dann muss man an die 3 gehen. Nicht an die 2 oder die 1, die auch unbeschäftigt sind. Ja, aber das ist hier so. Ja. Die Toes, ne? Ja. Genau. 10. Weil Schlangen gibt es ja gar nicht. Das haben wir auch schon beachtet. Ja. Ja. Ja. Und dann gut, sind wir in die Seilbahn gestiegen. Die ist ja schön, die hat so eine Art Rundbauweise. Mhm. Und faszinierend ist, im Gegensatz zu Seilbahnen in den Alpen, ist es so, dass sich die Seilbahn selbst in der Aufwärtsbewegung quasi um eine Art innere Plattform dreht. Ja. Ja, das heißt, die Außenwände drehen sich beständig um die Fläche, auf der man steht. Ja. Das heißt also, man darf sich nicht an den Außenwänden festhalten und auch nicht in der Mitte an dieser Führerplattform, wo der Seilbahnbediener steht, sondern man muss einfach frei stehen und gucken. Und hat eine sehr schöne Rundumsicht. Eine sehr schöne. Dann waren wir oben und haben, wie gesagt, Sträucher gesehen, die es nur da oben gibt. Moment, also was man noch erwähnen sollte, ist, dass es oben wesentlich kühler ist als unten. Ja, also bei unserem Ausflug war es so, dass unten Jeans und T-Shirt super waren und oben war es dann T-Shirt und Pulli und Jacke bitte auch noch drüber. Ja, die Jacke war fast schon zu viel, aber... Na, ja, es sind 1000 Meter. Ja. Das merkt man dann. Ja. Ja, also sollte man nochmal erwähnen, dass man dann. Natürlich haben wir auch irgendwelche Teenager in Hotpants gesehen. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja. Und dann kamen wir aber zu den Pflanzen- und Tierwelt da oben. Ja, das ist richtig. Wo auch jetzt im Winter was blüht, auch auf dem Berg. Und da rumzulaufen, wir haben die große Route genommen, war total schön und entspannt. Das war super. Es ist auch so, wenn man sich so ein paar Meter von dieser Seilbahnstation wegbewegt, dann trifft man nicht mehr so viele Menschen. Das sollte man auch dringend tun, also weil ich glaube, auch nur dann kann man so die Atmosphäre richtig atmen. Ja. In den Touri-Trubel um die Seilbahnstation rum fand ich das nicht so besonders spaßig und es wurde besser, je weiter wir uns davon entfernt haben, weil man dann wirklich auch mal in Ruhe gucken kann und auch Details sehen und einfach sich auch so ein bisschen entspannen kann. So, was es gibt, Wege, auf denen man bleiben soll. Die sind anfänglich auch abgesperrt. Was gegen weiter weg man von dieser Seilbahn kommt, immer mehr abnimmt. Also das Vertrauen des Besuchers wächst, je mehr man Fußstrecke absolviert. Ja, und die Wege werden auch unwegsamer und auch als Wege nicht mehr so richtig gut zu erkennen. Ja, ja. Was ich total schön fand, weil man ist dann wirklich in dieser Natur und sieht auch, dass es wirklich eine plane Ebene ist mit halt sagen wir, kniehohen Sträuchlein, ein Felsbröckchen und es sehr wenig Einschränkungen oder Balustraden gibt. Also auch diese Aussichtsplattformen lassen danach. Und ja, ein Weg führt auch bis zur Karante hin. Ja, also man kann ohne weiteres fast jederzeit bis an den Rand der Plattform und darüber hinaus, wenn man das möchte, also wenn man es drauf anlegt, für europäische Verhältnisse erstaunlich, dass an dieser kilometerlangen Gefahrenstelle rund um diese Plattform rum keinerlei Absperrung herrscht, gar nichts. Total schön. Also ja. Wir saßen da ganz hinten auf diesem einen Felsen, ziemlich am Rand, und da ging es halt wirklich, also wenn du den Hügel von der Stadt noch mit berechnest, ja, sag mal, wenn das 250 Meter sind, so sitzt du oben auf 1000 Meter und schaust halt 750 Meter schräg nach unten auf dem Weg. Ja. Das ist einfach nicht zu beschreiben. So, das Gefühl. Definitiv. Also, ich finde das auch ganz, ganz schön gemacht, dass sie jetzt abseits von dieser Seilbahnstation versucht haben, die Tafelbergebene einfach so natürlich wie möglich zu erhalten. Mhm. Also daher auch die Wege, die als solches nicht unbedingt zu erkennen sind, weil also es sind keine planierten und geteerten Wege, sondern die vorhandenen Steinformationen wurden halt genutzt. Da wurde vielleicht nochmal ein Stein dazugelegt oder vielleicht ein bisschen Zement dazwischen gemacht, an großen Stellen aber auch. Gesundheit. Danke. Double Feature. Ja, Double Feature. An weiten Stellen eben auch nicht, sodass das sehr naturbelassen ist. Ja. Keine Absperrungen, keine Wege, keine Markierung. Es ist einfach so, wie es ist. Hm. Und das finde ich super. Weil man dadurch, zumindest in den hinteren Regionen, das so sieht, ja, wie es ursprünglich mal war. Ja, das ist abgesehen von den Schluchten einfach auch schön, was eine ganz andere Welt ist. Ja, völlig. Also wieder so ein Fleckchen in der Erde, eine total andere Welt ist. Also nicht vergleichbar von der Landschaft, aber von diesem Gefühl der Einzigartigkeit, wie die Mondlandschaft auf Teneriffa. Ja. So einfach komplett irgendwie anders, unerwartet und ja, so auf keinem anderen Fleck halt der Welt. Ja. Und dann gab es natürlich noch die Tiere. Ja. Von denen du berichten darfst, weil die so süß sind. Gut, wir haben ja jetzt Winter, deshalb waren also keine Echsen zu beobachten. Ich hatte mir erhofft, irgendwie auf dem Gipfel Eidechsen oder Agamen zu beobachten, die dort nachgewiesenerweise leben. Das ist natürlich illusorisch bei diesen Temperaturen, weil die kommen da nicht raus. No? So. Nicht wirklich, Lee, also? Nee. Vielleicht hätte man mal einen auf dem Stein in der Mittagssonne gesehen, aber... Glaub mir, ich habe jeden Stein angeguckt. Auch dann nicht da, wo die Wege sind, wo Menschen laufen, weil die sind einfach viel zu träge und zu langsam, um sich überhaupt an Tiere oder an andere Leben zu wagen. Ja. Deshalb suchen die sich schon ihre abgeschotteten Plätzchen. Ja, ja. Also das ist klar, dass wir die nicht gesehen haben. Ja. Es gibt angeblich Clipstringer. Also so eine, ich würde sagen, eine Gemsenart oder irgendwie. Oder so eine Mountain Goats oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Antilopenart, wie auch immer. Na, halt so ein Rehziegen-ähnliches Tier haben wir nicht gesehen. Sage ich gleich vorab. Was wir gesehen haben, sind Mountain Dassies. Klippschliefer. Klippschliefer, ich finde so, naja, wie soll ich das beschreiben? Sind so zwei Handvoll große, wubbelige, kleine, hellbraune Tierchen. So eine Mischung zwischen Meerschweinchen und Wombat. Auch größenmäßig gesehen. Ja. Ja. So das doppelte Meerschwein. Und das halbe Wombat. Okay. Wie auch immer. Ich merke, Wombat live erleben. Ein unheimlich poselliche Tierchen, so kleine braune Fellknäule, die dort eben in dieser kargen Gebirgsregion leben. Und wir haben die beim Sonnen gesehen. Mhm. Ja, so eine Gruppe versammelt auf einem Felsvorsprung, die sich alle in eine Richtung orientiert haben. Zum Glück von uns weg. Mhm. Also mein Mann muss wissen, dass die in der kargen Region ja nichts zu essen finden, sich deshalb ausschließlich von Touristen ernähren. Da muss man da so ein bisschen aufpassen. Ich fühlte mich nicht bedroht. Naja, die waren ja auch mit dem Arsch zu uns. Ja, der eine kam schon verdächtig nahe. Ja, wir haben einen auf der Besucherterrasse erlebt, unterhalb des Cafés. Der guckte, ob es da was Interessantes zu essen gab. Dann haben wir aber nichts gefunden und dann kam eine Gruppe asiatischer Touristen, die sehr viel Lärm gemacht haben und da ist er geflohen. Ja, sich wieder zu den anderen gesellt. Mhm. Ja, aber die waren sehr putzig. Total. Ja. Ja. Und als wir gegangen sind, durfte ich keinen haben aus dem Giftshop. Nein. Nein. Genauso wenig, wie wir die dort füttern durften, was auch richtig ist, darf man kleine, wuddelige Dassies mit nach Hause nehmen. Auch nicht aus Plüsch? Auch nicht aus Plüsch. Bei uns ist es nicht so karg, weißt du? Fühlen sich ja gar nicht wohl. Okay. Dann haben wir wieder den Abstieg gewagt. Sind auch wieder mit der Bahn gefahren, nicht zu Fuß. War auch besser für die Knie, glaube ich. Er erwähnte unsere angeschlagenen Knie. Und waren dann abends essen im Paradiso. Was auch sehr schön war. Also vom Essen her. Du hattest was? Kudu. Cool. Es hat dir geschmeckt, aber war ein bisschen trocken. Ich finde es ganz lecker, es war ein bisschen trocken. Glaubst du, es lag am Kudu oder es lag an der Zubereitung? Ich glaube, es lag am Kudu, weil es war jetzt nicht totgebraten. Das kann man von dem Fleisch wirklich nicht behaupten, was sie auf dem Teller hatte. Also es war eigentlich mehr als rosa. Ich glaube, so ein Kudu lebt ja auch in einer kargen Gegend. Ist deshalb per se ein eher mageres Tier. So, weshalb ich mich frage, so, muss ich nochmal Kudu essen? Vielleicht nicht unbedingt. Wenn ich zu Hause bin, dann kann ich ein saftiges Rind essen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt in der Steppe abgeschossen werden. Schön, wenn man das dann weiß. Dann hatten wir den heutigen Tag. Ja. Der war sehr entspannt. Wir waren erstmal wieder frühstücken. Das ist richtig? Nein, das ist falsch. Wir waren erstmal endlich Telefonguthaben holen und neue Medikamente. Ja, das war gar nicht so leicht, weil sowohl Telefonguthaben als auch Medikamente sollten angeblich im Shoppingcenter zu finden sein, an der, wie heißt die Straße? Adderley. Adderley, an der Adderley Street. Also wir in dieses Shoppingcenter rein, wussten, das ist ja irgendwo. Nach dem dritten Stockwerk haben wir es dann auch gefunden. Also total leicht. Also es ist ja nicht so, als ob wir schon in den ersten zwei Tagen in diesem Shoppingcenter gewesen wären oder durchgelaufen. Aber da es keinen irgendwie Rundweg gibt und mehrere Auf- und Abgänge, die aber nichts miteinander zu tun haben. Und keine Beschilderung. Erstreckt sich die Größe dann erst, wenn man wirklich was sucht. Ja. Ja. Nein, also wir sind es ja gewohnt in den deutschen Shopping-Malls oder so, dass es irgendwo einen Lageplan gibt und dann steht dann irgendwie auf Stockwerk A ist dann Shop 1, 2, 3 und so weiter. Mhm. Gibt es dort nicht. Ja. Ja, also wir haben schon so einen Plan gefunden mit den Stockwerken und da waren dann die großen Läden aufgezeichnet, die kleinen aber nicht. Ja, wir haben es dann gefunden und alles geschafft und waren dann frühstücken auf der, wie heißt die Straße, weißt du noch? Tree. Genau, Tree Street, was also parallel zur Loop? Ja, und die Loop ist parallel zur? Clove? Nein, weiß ich nicht. Long Street? Long. Also Long Street, Loop Street, Pree Street. Hm? Und haben da sehr lang und sehr ausgiebig gefrühstückt. Das war sehr, sehr lecker. Ein bisschen die Menschen beobachtet. Ja, die haben da gerade nämlich eine Veranda ausgebessert. Na, so eine Art Holzpodest. Zu dritt. Ich weiß nicht, in der Stunde, die wir da saßen, haben wir einen Plan gemacht. Es wurden zwei Bretter ausgetauscht. Naja, vier Bretter zugesägt, zwei Bretter getauscht und einen riesen Plan gemacht, wie denn die Luke einzubauen ist. Ja, sie waren zu dritt. Wie auch immer. Also es hat mit deutscher Arbeitsweise wenig zu tun, aber es war entspannt. Ja, durchaus. Ja. Sarah mal Maus, was ist denn mit so einem Quick Facts? Du siehst schon wieder sehr müde aus. Es ist ja auch sehr spät. Ja. Ja. Die Quick Facts kommen separat, haben wir doch gesagt. Okay. Dann hebe ich meine Redezeit, die du mir jetzt gegeben hast, auf. Kann ich auch mal alleine podcasten, eigentlich. Ja, ja, ja. Wir sitzen hier übrigens über der ausgebreiteten Südafrika-Karte, weil heute bzw. morgen geht unsere Kapstadt-Phase zu Ende und dann brechen wir auf. Was, wo, wie mit Mietwagen, Wohnungsübergabe, Großtante besuchen noch läuft, hört ihr dann. Ja, das sehen wir auch dann. Okay, tschüss.